Meine Selbstpräsentation in 2,5 Minuten. Das ist natürlich nicht viel Zeit, aber ich werde es mal versuchen. Anhand von den 3 Punkten Politik, Neues und Gefühle möchte ich Ihnen etwas über mich erzählen. Etwas, das mich auszeichnet und vielleicht sogar ein wenig abhebt von Mitbewerberinnen und Mitbewerbern. Politik, die ich nicht nur studiert habe, sondern die immer präsent waren in meinem Leben. Ob als Stipendiat der Friedrich-Ebert-Stiftung, als ehrenamtlicher Integrationshelfer und Sozialarbeiter oder als Projektassistent in Ost-Jerusalem und Ramallah. Meine erste politische Assoziation aber war eine andere. Und so richtig klar wurde sie mir im Alter von etwa 10 Jahren. Sie heißt Hartz IV. Es schien mir unfair, arm zu sein und weniger zu haben und dass es für meine Familie keine Perspektive auf Besserung gab. Als Kind eines SGB-II-Haushalts war ich also notwendigerweise schon früh politisiert und motiviert, meine soziale Schicht zu verlassen. Neues. Mich neu einzuarbeiten in Themen und Kontexte ist eine Leidenschaft. Ich probiere vieles aus, bin dabei aber keinesfalls rastlos. Ich bin kein Traveler und kein Backpacker. Ich möchte vor Ort Leben leben und Leben verstehen. Und verstehen kostet Zeit und bedarf des Zuhörens. Nicht nur, aber auch deshalb ist Sprachenlernen schon fast ein Hobby. Neben Deutsch, Englisch, Spanisch und Arabisch arbeite ich derzeit an meinen Französischkenntnissen. Gefühle. Nachdem im vergangenen Jahr 2 Freundinnen von mir an Depressionen erkrankt sind, erkannte ich 3 Dinge. Die Bedeutung der Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen und deren Zulassen, wie sehr ich als sozialisierter Mann darin gehemmt bin und wie viele unterdrückte Gefühle im Unbewussten an die Oberfläche kommen, wenn wir einfach mal aufmerksam und urteilsfrei zuhören. Und genau das möchte ich tun beim Deutschlandradio. Zuhören und im Idealfall dabei auch noch gehört werden.